Schulabschluss, ja, das muss heute sein. Danach machst du am besten eine Lehre bei der Bank. Ich sage nur ein Danke, dann mach ich lieber auf Punk. Das ist mein Leben und das quatscht mir keiner rein. Das ist mein Leben und das lebe ich ganz allein. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Halt mir los die Schnauze, ihr wollt mich nur belehren. Eure Scheißparolen krieg ich lang schon nicht mehr hören. Ihr seid alt und weise, doch ich bin wild und jung. Ich sage nur allein Danke, da bleib ich lieber Punk. Das ist mein Leben und das weiß mir keiner rein. Das ist mein Leben und das lebe ich ganz allein. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben.